sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst den Namen Gottes nicht unehrenhaft im Munde führen. Du sollst den siebten Tag Gott weihen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, noch alles, was sein ist. Und Gott redete all diese Worte. So ging Mose noch einmal hinunter und warnte das Volk. Thank you.